will nichts mehr von dir hören, seit du mich versetzt hast. Ich lass mich nicht mehr betören, weil du mich verletzt hast. Du hast immer gemeint, für mich wärst du zu klug. Ich habe geweint und ich habe genug. Ich will dich nicht nochmal sehen, weil du Lügen erzählst. Es ist gewiss nicht mein Problem, dass du den Menschen quälst. Du hast immer gedacht, ich bin zu weich. Du hast mich ausgelacht, das reicht. Weißt du, es ist nur noch eine Phase, es muss passieren. Ich bot dir alles Schöne, wahre, gute Liebe und mehr. Wenn du das nicht brauchst, fällt mir der Abschied nicht schwer. Weißt du, was du mich kannst? Weißt du, was du mich kannst?